Am Anfang traurig wie der Winter, doch heiter am Ende, wie es einem Märchen geziemt. Das ist eine der drei Romanzen Shakespeares. Charles und Mary Lamb, die sie in Prosa nacherzählt haben, führen uns durch den Reigen der Szenen. Leontes, König von Sizilien, und seine schöne Königin Hermione lebten überaus glücklich miteinander. Nur ein Wunsch war dem König bisher nicht erfüllt worden, seinen Jugendfreund Polyxenes wiederzusehen und ihn der Königin vorzustellen. Der Tod ihrer Väter hatte vor Jahren ihrer gemeinsamen Jugend ein Ende bereitet. Leontes musste die Herrschaft über Sizilien antreten, während Polyxenes König von Böhmen wurde. So hatten sie viele Jahre nur durch Briefe, Botschafter und Geschenke miteinander Verbindung. Doch jetzt war Polyxenes den wiederholten Einladungen seines Freundes gefolgt und nach Sizilien gekommen. Leontes empfand, dass sein Glück vollkommen sei. Es gab nichts als frohe Stunden während des langen Besuchs. Schließlich aber neigte die freudvolle Zeit sich dem Ende zu. Polyxenes musste an Aufbruch denken. Und nun kam der erste Versuch des Abschieds, dessen wegen jenes Misstrauen das Herz des Leontes befiel, das sein Schicksal wurde. 9 Monde bin ich schon von Böhmen fort und unbekümmert um des Thrones Bürde und jeder Tag von Glück und Dank erfüllt. Als ewiger Schuldner, Bruder, gehe ich von dir. Spar deinen Dank noch auf und zahl ihn erst am Tag der Abfahrt, lieber. Der ist morgen. Mich treibt die Sorge, was geschehen sein mag, seit ich von Böhmen fort bin. Bläst der Wind daheim nur etwas schärfer, werfe ich mir vor, er bliese sanft, wäre ich nicht weg gewesen. Auch wird dein Gast durch Zeit und Weile lästig. Was nennst du Zeit und Weile? Nein, mein Freund, ich bleibe hart. Belästige mich nur länger. Es geht nicht länger. Eine Woche noch. Dann will ich dir auch nicht mehr widersprechen. Ich bitte dich, lieber Bruder, dräng mich nicht. Kein Mund der Welt kann mich so leicht gewinnen wie deiner. Doch mich ziehen Thron und Pflicht mit Macht nach Hause. Deine Liebe würde, wenn sie mich hielte, mir zur Fessel werden. Unruhig würde ich euch zur Last. Wir sollten beides vermeiden. Und darum lebt nun wohl. Was sagt die Königin? Lässt sie das zu? Bist du verstummt, Hermione? Ich schweige, um zu sehen, lieber Mann, ob nicht dein ungestümes Liebeswerben ihn schließlich noch zum Schwur treibt, er reist gleich. So sag ihm doch, dass Ruhe herrscht in Böhmen. Und dass die Nachricht heute früh erst einging, dann schlägst du ihn aus deiner besten Schanze. Recht so, Hermione. Sprich du ihm zu. Wenn ihr behauptet hättet, bester Fürst, die Sehnsucht nach dem Sohne quäle euch. Als Frau verstünde ich es und ließ euch gehen. Jedoch der Thron. Ich bitte euch, teurer Freund, die eine Woche könnt ihr uns noch leihen. Ich will dafür dem Gatten Vollmacht geben, wenn ein Böhmen euch besuchen kommt, mit einem Monat sie zurückzuzahlen. Nicht wahr, Leontes? Mhm. Ihm würde ich dich gönnen. Und nicht ein Haarbreit weniger liebt ich dich, weil du dich ihm statt mir schenkst. Also, bleibt ihr als unser Gast, Polyxenes? Nein, Fürstin. Sag, dass ihr es tut. Ich kann nicht. Ehrlich nicht. Was heißt das? Speist ihr mich mit Schwüren ab? Doch selbst wenn ihr vom Himmel alle Sterne herabschwört, sage ich noch, Herr, nichts von Reisen. Ehrlich. Die Ehre einer Frau ist nicht geringer als die des Mannes. Wollt ihr immer noch, so zwingt ihr mich, euch in Verhaft zu nehmen. In Ketten, statt als Gast. Wenn ihr dann scheidet, dann müsst ihr Kostgeld uns statt Dank erstatten. Gefangener oder Gast, sagt. Eins von beiden. Euer Gast, denn, Königin. Gefangener setzt voraus, dass ich euch kränke. Lieber will ich euch noch länger schädigen. Und ich will lieber, statt Kerkermeister, euch als Wirtin dienen. Kommt. Erzählt von meines Herrn und euren Jugendstreichen. Ihr wart 2 muntere Prinzen. Schöne Fürstin, 2 Buben, die nicht weiter vorwärts denken als solch ein Tag wie heute sei auch morgen und glauben, ihre Kindheit wäre ewig. Mein Herr war doch gewiss von euch der Ärgste. Wie Zwillingslämmer glichen wir einander, die in der Sonne auf der Wiese spielen und Gut und Böse noch nicht unterscheiden. Ach, hätten wir wie damals fortgelebt, wir könnten, unsere Erbschuld abgerechnet, im Himmel einst uns kühn unschuldig nennen. Woraus zu schließen ist, dass ihr inzwischen gestrauchelt seid? O tugendsame Fürstin, seitdem ist die Versuchung uns begegnet. Mein Weib war damals noch ein kleines Mädchen. Auch eure Schönheit hatte noch der Blick des Spielgefährten nicht gestreift. Gott Gnade, zieht daraus keinen Schluss. Sonst nennt ihr mich und eure Königin noch eure Teufel. Was ihr durch uns gefehlt, wir nehmen's auf uns. Falls ihr zuerst mit uns gesündigt habt und nur allein mit uns die Sünde fortsetzt, wir nehmen's auf uns. Jetzt Musik und Tanz, denn alle sollten wissen, unser Gast will uns zur Ehre und zur Freude bleiben. Das ging zu schnell. Zu plötzlich. Wo die Freundschaft so heiß ist, ist das Blut nicht kalt. Ich bebe. Doch nicht aus Freude. Nicht vor Glück. Da gehen sie. Die Unbefangenheit ist Herzensreinheit, so scheint's. Die freie Art ist Heiterkeit. Das steht den beiden gut. Es mag auch gut sein und harmlos. Mag. Doch warum halten sie so fest sich bei der Hand? Lächeln sich zu wie Spiegelbilder? Seufzen auf wie Rehe, wenn sie verenden? Diese Herzensfreundschaft gefällt mir nicht und mein Gefühl empört sich. Mamilius, bist du mein Sohn? Ja, Väterchen. Mein Seel, du bist's. Was sehe ich, Bürschchen, das Näschen schmutzig? Alle Welt behauptet, dass es der meinen gleicht. Komm her, mein Kleiner, wir müssen Schmuck sein. Stier und Kuh und Kalb heben ja auch die Stirn. Noch immer hält sie ihn bei der Hand. Wie geht's, mein Kälbchen? Bist du mein Kälbchen, Junge? Wie du willst. Dir fehlt Gehirn noch und Stiernackigkeit, um hier ganz gleich zu sein. Sonst aber ähneln wir uns wie Wassertropfen, selbst die Weiber, die gern Böses reden, sagen's. Diesmal ist's Wahrheit, du bist mein. Komm, tröste mich, blick mich mit deinen Kinderaugen an und sprich, kann deine Mutter, wer es wirklich, wirklich? Die Frage lässt mein Blut zu Galle werden. Unmögliches schwitzt Möglichkeiten aus und wird zum Albtraum. Nein, es kann nicht sein. Und doch, auch sie hat Träume. Es ist denkbar, dass es sie dann nach Greifbarem gelüstet und sie greift zu. So ist's, ich fühle es, wie der Gedanke mir das Hirn vergiftet, die Stirn verhärtet. Fürstin, seht, der König. Was hat er? Etwas quält ihn. Freund, was ist? Ihr habt ein Ansehen, liebster Mann, als wäre das Herz euch von Gedanken schwer. Was fehlt euch? Nichts. Wirklich nichts. Ich war wohl nur empfindsam. Wer nüchtern denkt, wird mich gewiss verspotten. Dem Jungen blickte ich ins Gesicht, da war mir... Als schmölzen plötzlich 3 Jahrzehnte hin. Ich sah mich selbst in kurzen Kinderkleidern, den Dolch am Gurt ganz fest in seiner Scheide, damit er niemand schade. Jeder Zierat ist ja von je gefährlich. Damals glich ich dem kleinen, schwachen Ritter. Hey, du Held, was tätest du, gäb man statt Naschwerk dir auf einmal einen Nasenstüber? Ich hau wieder. Du, da hast du's, Freund. Du magst mich albern finden. Ich bin in unseren Prinzen sehr verliebt. Verstehst du das? Wenn ich zu Hause bin, ist unser Sohn gleichfalls mein Ein und Alles. Mein Freund, mein Feind, mein Feldherr, mein Minister. Ein Sommer mit ihm ist wie Wintertag so kurz. Sein Kinderherz vertreibt mir die Gedanken, die mir das Blut verdicken. Ganz das Amt hat unser Prinz bei mir. Komm, Kind, wir wollen spazieren gehen. Ihr geht wohl ernstere Wege. Hermione, ich will an der Bewirtung, wie du sie unserem Gast gewährst, erkennen, dass du mich liebst. Nach dir und unserem Sohn ist er der Nächste mir. Suchst du uns beide, so triffst du uns im Garten. Kommst du bald? Ja. Geht nur eurer Neigung nach. Ich komme. Solange es Tag bleibt, werde ich euch schon finden. Die Schnur ist ausgeworfen. Ahnt sie es? Wie sie das Maul nach ihm, dem Köder, dreht. Der Weiber Unverschämtheit gibt sich heiter, wenn sie des Gatten Großmut sicher sind. Versunken. Abgrundtief mit Kopf und Kragen. Geh, spiel, Kind. Deine Mutter spielt, auch ich spiel meine Rolle. Wenn sie schmählich ist, wird man am Ende mich zu Tode zischen. Mein Grabgeläut wird Hohn sein. Geh, Kind, spiel. Betrogene Männer gibt's nicht erst seit gestern. Und wenn ein jeder gleich verzweifeln wollte, so hängte sich die halbe Menschheit auf. Dagegen hilft kein Arzt. Denn Hurerei steht unter einem mächtigen Planeten. Und er regiert in Ost, West, Nord und Süd. Fürst. Camillo, der König, bleibt noch hier. Viel Mühe war's, Herr, ehe sein Anker hielt. So oft ihr auswarft, ließ er los. Du merktest? Von euch wollte er sich nicht erweichen lassen. Du hast es also so wie ich empfunden. Sie passen mir schon auf. Sie flüstern's schon. Wie kam es denn, Camillo, dass er bleibt? Die Königin bat ihn äußerst liebevoll. Die Königin? Liebevoll? Ja, das ist richtig. Das heißt, man kann es auch unrichtig finden. Dein kluger Kopf scheint es gespürt zu haben. Camillo, sage, hast du es gespürt? Du bist voll Feingefühl. Die große Masse war doch wohl, hoffe ich, blind für diesen Handel. Für welchen Handel? Jeder, denk ich, sieht, dass Böhmen länger bleibt. Wie? Länger bleibt. Ja. Doch weshalb? Um eurer Hoheit bitten und unserer Fürstin Wünsche zu erfüllen. So. Eurer Fürstin Wünsche. Oh, genug, genug, Camillo. Dir vertraute ich schon oft. Du weißt es, die Geheimnisse des Staats und meines Herzens. Priesterlich hast du von Sorgen die umwölkte Stirn mir dann als Beichtiger und Arzt befreit. Doch jetzt betrügst du mich. Verhüte es Gott. Ja, du betrügst mich. Es mag sein aus Angst. Vielleicht auch nicht aus Angst. Aus Lässigkeit. Aus Torheit, weil du meinst, es sei nur Spiel. Obwohl es doch um Tod und Leben geht. Mein Gott, Herr, bin ich lässig, töricht, furchtsam. Kein Mensch ist frei von solchen Fehlern. Sagt es. Was hab ich denn versäumt? Zeigt mein Vergehen mein böses Antlitz mir. Wenn ich's verleugne, so ist's mein Antlitz nicht. Ich bitt euch, redet. Hast du gesehen, Camillo? Doch, was frag ich, du bist ja noch nicht blind. Hast du gehört? Du musst es, denn es wispert ringsumher von dem, was allen ja vor Augen ist. Sei also gnädig, sage, was du denkst. Sprich nicht, du denkst nichts Böses. Der Gedanke und der Verdacht keimt längst in jedem Hirn. Mein Weib ist ungetreu. Willst du es leugnen, so müsstest du mit frecher Stirn behaupten, du wärest taub und ohne Augen dicht. Nun, rede schon und sage, dass sie falsch ist. Gemein wie eine Viehmagd, die es noch schnell, bevor sie ehelich, mit jedem treibt. Gesteh's und sage ja. Herr, hört ich, dass ein anderer meine Fürstin so beschimpft wie ihr, und ich müsst dessen Zeuge sein, ich würde augenblicklich Rache nehmen. Nie spracht ihr etwas, was euch weniger ziemte. Es wiederholen wäre so abscheulich wie das, was ihr ihr nachsagt. Meinst du also, dass Flüstern nichts ist? Hand in Hand und Seele an Seele schmiegen nichts? Und zärtlich sich mit innern Lippen küssen und durch Seufzer das Lachen hemmen, alles, alles nichts? Verkriechen sie sich nicht schon dahin, wo Stunde zur Minute, Tag zur Nacht wird? Und alle Augen haben blind zu sein, nur ihre, der verliebten Augen nicht, damit sie ungesehen freveln können? Ist all das nichts, dann ist die Erde nichts, des Himmels Wölbung nichts und Böhmen nichts, mein Weib ist nichts und nichts in all dem nichts bin ich, vor allem ich, vor allem ich. Mein guter Herr, ich bitte euch, lasst euch heilen von diesem Fieber, lasst euch retten, Herr. Schon der Gedanke tötet. Nein, es ist so. Niemals, mein Fürst. Es ist so, du lügst auch. Ich hasse dich. Ich sehe, dass auch du, Camillo, plötzlich zu den Knechten zählst, die mühelos auf beiden Schultern tragen, dasselbe Loben und dasselbe Tadeln, je nach dem Wind. Wer meines Weibes Leber vergiftet wie ihr Herz, so stürme sie noch diese Stunde. Wer hat sie vergiftet? Nun, er, dem wie ein großer Ordensstern sie um den Hals hängt, jener falsche Böhme. Hätte ich noch Diener, die mit gleichen Augen nicht ihren Nutzen, nur auch meine Ehre zu hüten wissen, nie wäre es geschehen. Ich rede auch von dir, Camillo. Habe ich dich nicht zu hohem Rang befördert, Freund? Du bist sehr klug. Du könntest leicht den Becher, den du ihm täglich reichst, zum Schlaftrunk würzen und hättest mich geheilt. O Herr, o König, nicht durch ein scharfes, schnelles Mittel nur, nein, durch ein zehrendes, das langsam wirkt, würde ich ihn töten, wenn ich glauben könnte, dass solch ein Schatten auf die Fürstin fiel. Doch sie ist rein. Zum Teufel glaubst du's noch? Meinst du, mein Geist sei so umnachtet, dass ich mir selbst zur Lust Qualen ausdenke? Meinst du, es juckt mich, meines Bettes Ehre und meines Sohnes, des Prinzen Blut zu schmähen, der, glaub ich, wirklich mein ist, den ich zärtlich als Sohn und Erben liebe? Meinst du das? Kann wohl ein Mensch so toll sich selbst zerstören? Was soll ich sagen, Herr? Seid ihr so sicher? Was bleibt mir, als den Böhmen fortzuräumen? Vorausgesetzt, euer Hoheit schenkt der Fürstin, ist er beseitigt, alle Liebe wieder. Schon eures Sohnes willen. Und damit die Lästerzungen ringsum schweigen müssen an unserer Freundehof. Du rätst mir brav. So hab ich es mir selbst schon vorgenommen. Kein Flecken darf an unserer Ehre haften. Dann geht her. Zeigt ein heiteres Gesicht, wie Freundschaft es bei Festen aufsetzt. Haltet euch bei den Böhmen und der Königin. Ich mische ihm den Trank. Hilft ihr euch nicht, so zählt mich künftig nicht mehr zu den Euren. Oh, unglückselige Frau. Jedoch, wer bin ich, dass ich zum Mörder an Polyxenes, zum Richter des Gerechten werden soll? Nur weil mein Herr befiehlt? Nur weil er selber auf einmal rast, müssen wir alle rasen? Und gäbe es in der Weltgeschichte 1000 Beispiele für gedungene Mörder, denen aus ihrer folgsam feinen Tat zum guten Schluss Lohn oder Glück erwächst? Ich tät es doch nicht. Da es aber nicht ein einziges Beispiel gibt, weder in Erz noch Pergament geschrieben, zieh ich es vor, zu fliehen. Tun oder nicht tun, beides bricht mir den Hals. O Glücksstern, geh mir auf, da kommt Polyxenes. Seltsam, mir scheint mein Ansehen hier zu sinken. Warum geht Leontes eben ohne Gruß vorbei? Sieh da, Camillo. Sag, was gibt es Neues? Oh, nichts Besonderes, Herr. Der König blickt so ernst, als ich ihn eben kommen sah? Ich grüßte ihn auf gewohnte Art, doch er, den Blick zur Seite werfend und verächtlich die Lippe beißend, eilt an mir vorüber und lässt mich stehen. Was hat sich zugetragen, dass seine Sitten so verwandeln könnte? Ich wag es nicht zu wissen, edler Fürst. Wie? Wagst es nicht? Und weißt es vielleicht doch? Was heißt denn das, Camillo? Gibt es ein Geheimnis, das ich dir nur selbst enthüllte und das du gleich erschrocken wieder zudeckst? Es gibt ein Übel, Herr, und einen Keim, der manchen krank gemacht hat. Doch die Krankheit kann ich nicht nennen. Eingeschleppt ist sie von euch, der ihr gesund seid. Wie, von mir? Habe ich den bösen Blick? Mein Auge hat auf Tausenden geruht, die noch gesund sind. Weißt du etwas, Camillo, was ich nicht weiß, wovon ich aber klüger werde? Sperr's in den Verschluss des Schweigens nicht. Oh, Herr. Hier Krankheit eingeschleppt und selbst gesund. Du musst mir's sagen. Hörst du wohl, mein Lieber? Bei deiner Ehre, die dir heilig ist, beschwöre ich dich. Du musst es mir erklären, was du von einem Übel weißt, das auf mich zuschleicht. Ist's noch abzuwenden? Herr, da ihr mich bei meiner Ehre packt, merkt meinen Rat, befolgt ihn möglichst schnell, so schnell, wie ich ihn gebe, Herr, sonst haben wir zwei das Spiel verloren. Und es ist aus. Mein Gott, sprich weiter. Er hat mich beauftragt, euch zu ermorden. Welcher er? Der König. Bei Himmel, weshalb? Er denkt, ja, schwört, als hätte er selbst gesehen, als hätte er selber das Band geknüpft, ihr wäret der Königin zu nahe getreten. Wie? Wahrhaftig, er soll mein Blut zu Gift, mein Ruf, mein Hauch zu Tod und Pest und Fäulnis, mein unbefleckter Name jenem gleichgeachtet werden, der einst Gott verriet. Ja, schwört, nur schwört bei allem, was ihr wollt. Viel leichter wäre es, dem Meere zu verbieten, dass es dem Mond gehorche, als so mit Schwüren des Königs närrischem Verstand die wahren Gebilde der kranken Fantasie zurechtzurücken. Sie sind so unverwüstlich wie er selber. Woraus nur konnte das entstehen? Ich weiß nicht und halte es für so wichtig, nicht wie jetzt, so schnell es geht, zu fliehen. O Herr, vertraut mir. Mein Leib soll euer Pfand sein. Nehmt ihn mit. Noch heute Nacht müsst ihr die Stadt verlassen. Heimlich will ich die Euren unterrichten und meine ganze Zukunft, Dienst und Glück euch unterwerfen. Hier ist auch für mich alles zerstört, seit ich das Schweigen brach. Ich glaube dir. Ich las in seinem Antlitz soeben, was er dachte. Arme Fürstin. Die Schiffe sind seit gestern schon bereit. So lass uns fliehen. Es stehen des Stadttors Schlüssel mir zu Gebot. Gefällt es eurer Hoheit, dem Drang der Stunde zu gehorchen? Kommt! Und eilends flohen sie. Sie flohen genauso schnell, wie sich Liebe in Misstrauen und Misstrauen in tödlichen Hass verkehrt hatte. Dem Leontis aber, als er davon hörte, schien die heimliche Abreise des Polyxenes nur die Rechtfertigung seines bösen Argwohns zu sein. Und dass sein eigener Ratgeber, dass Camillo ebenfalls mit nach Böhmen geflüchtet war, steigerte den Zorn des Eifersüchtigen noch. So schien ihm alles zutage zu liegen. Er eilte ins Gemach der Königin, die eben ihre ahnungsvollen, düsteren Gedanken mit einer Geschichte erheitern wollte, mit einem Wintermärchen. Pass auf, ich will ein Märchen dir erzählen, so traurig wie der dunkle Winter ist. Von Geistern und von Hexen weiß ich eines. Da kommt der Vater, liebe Mutter. Führt das Kind hinaus. Ein Glück, dass du es nicht genährt hast. Zwar trägt es manchen Zug von mir, doch hat er schon zu viel Blut von dir. Was ist das? Scherz? Ihr Herrn und auch Antigonus, nicht wahr? Sehr lieblich scheint die Frau, die vor uns steht. Doch leider muss die Redlichkeit bekunden, wie schade, dass sie nicht auch ehrbar ist. Preist einer ihres Leibes Äußeres, ich schlage es nicht gering an, wird ein anderer sogleich mit Achselzucken und verlegenem Gehabe, wie es die Verleumdung braucht, nein, wie es die Milde braucht, sich drehen und wenden, nur um nicht auszusprechen, sie sei unkeusch. Drum hört's von mir, den es am tiefsten schmerzt. Sie brach die Ehe. Sagte das ein anderer? Ich würde ihn einen Schurken nennen und ein ausgemachtes Schandmaul. Ihr, mein Gatte, seid nur im Irrtum. Wenn hier einer irrte, abirrte, so wart ihr's. Euer Irrtum war, ihr habt Polyxenes mit mir verwechselt. Oh, du Geschöpf, ich will es nicht benennen. Die Barbarei soll nicht auf meine Sprache als Beispiel sich berufen. Es mag sein, dass auch noch darin Könige von Bettlern verschieden sind. Ich sage nur das eine, die Ehe brachst du. Das ist Hochverrat, wenn es den Fürsten trifft. Camillo ist ein Mitverschworener, darum ist er flüchtig. Und du hast von der Flucht des Schuldigen Kenntnis gehabt. Bei meinem Leben, nein. Wie wird's euch schmerzen, Herr? Kommt ihr zur Einsicht, dass ihr mich so beschimpft habt? Ja, ich liebte Polyxenes, wie er es selbst befahl und wie er es in Ehren fordern durfte. Hätte ich ihn nicht geliebt, so hätte ich mich als undankbar gezeigt und ungehorsam euch und dem Freund, der seit dem Sprache ward von früher Kindheit an zu euch gehörte. Warum er nun entflohen, ist selbst den Göttern, wenn sie nicht mehr als ich erfuhren, fremd. Oh, Lüge, Lüge! Fort mit ihr zum Kerker! Wer für sie spricht, ist mitschuldig schon dann, wenn er ihr Stimme leiht. Es herrscht ein böses Gestirn und heischt Geduld, bis die Aspekte am Himmel günstiger sind. Verehrte Herren, ich weine nicht so schnell, wie mein Geschlecht wohl pflegt. Der Mangel dieses eiteln Taus mag euer Mitleid vielleicht wankend machen. Doch brennt ein Schmerz in mir, der stärker ist, als dass ihn ein paar Tränen löschen. Bitte denkt so von mir, dass euer Gewissen ruhig wie meines ist, falls ihr euch in dieser Sache des Königs Willen fügt. Was wartet ihr? Wer wird denn mit mir gehen? Ich bitte Eure Hoheit, mir meine Frauen zu lassen. Denn ihr seht, mein Zustand macht es nötig. Tränen? Kinder! Noch ist kein Grund. Doch hört ihr je, dass ich die Kerkerhaft verdiene, weint, auch wenn ich in Freiheit bin. Der Kampf, in den ich gehe, dient mir zum ewigen Heil. Lebt wohl, mein König. Ich wünschte euch nie betrübt zu sehen. Doch, glaube ich, nun wird's euch nicht erspart sein. Kommt, wir gehen. Ja, tut, was euch befohlen ist und geht. Ich bitte euer Hoheit, ruft die Fürstin wieder. Bedenkt euch, Herr, damit statt Recht hier nicht Gewalt geschieht und so drei große leiden. Ihr, eure Königin und euer Sohn. Mein Leben, Herr, will ich zum Pfande setzen. Sie ist vor Gott und auch vor euch unschuldig an dem, was ihr ihr vorwerft. Wird bewiesen, dass diese schuldig ist, dann will ich künftig Posten vor meinem Ehebett stehen und schmiede mein Weib mit Ketten an mich, sie zu halten. Denn dann ist jeder Zoll von Weiberfleisch, ja, jede Faser Menschenfleisch, Verrat. Genug nun, schweigt. Mein teurer Herr und König. Wir reden ja für euch und nicht für uns. Genug, nichts mehr davon. Glaubt man mir nicht? Viel besser, wenn man uns glaubt, anstatt euch. In diesem einen Punkt zum Mindesten. Wir wünschen sehnlich, dass sich Ihre Ehre, nicht euer Argwohn, vor der Welt bewährt. Schweigt still, ich hätte euch nicht rufen sollen. Nur meine Güte war es, wenn ich euch an meinen Sorgen Anteil gab. Die Sache geht niemand an als mich. Ihr hättet drum, so wünschte ich Gebieter, lieber schweigend zuerst alles allein erwägen sollen, statt öffentlich zu reden. Ahnte ich, dass ihr nicht fähig seid, gleich mir die Wahrheit zu sehen, Antigonus? Camillos Flucht, selbst wenn mich Augenschein betrogen hätte, zeigt jetzt für jeden greifbar, was geschehen ist. Doch um es mehr noch zu bekräftigen, da in so wichtigem Fall Leichtfertigkeit Anlass zur Klage sein kann, sandt ich Boten zum heiligen Delphi, zu Apollos Tempel, Kleomenes und Dion, die ihr kennt, sie sind verlässlich. Alles hängt nun nur noch an des Orakels Spruch. Des Gottes Ratschluss soll Ja und Nein entscheiden. Nun, was meint ihr? Es ist eine Eigenschaft der Menschen, alles Schwere, was sie trifft, den Göttern zuzuschreiben, alles Glück aber sich selber. Hermione jedoch in ihrem Gefängnis haderte nicht mit Gott. Sie trug, was sie bedrückte, in stummer Demut. Einige Zeit nach ihrer Einkerkerung, allerdings wegen der Aufregungen lange vor der Zeit, wurde sie entbunden. Von ihrem zweiten Kind, einem Mädchen. Zum Glück war es gesund und verhieß darüber hinaus besondere Schönheit. Paulina, die Hofdame der Hermione, erbot sich, es dem König zu bringen, in der Hoffnung, ihn damit umzustimmen. Doch der König hatte andere Sorgen. Der junge Prinz, sein Sohn, alt genug, den Konflikt, den er noch nicht verstand, dennoch schon zu spüren, lag in einem schweren Nervenfieber. Ich bitte euch, beruhigt mich. Wie steht's? Was macht der Prinz? Er schlief die Nacht recht gut. Die Ärzte meinen, dass die Krise nun gebrochen sei. Da seht ihr seinen Adel. Als er die Schande seiner Mutter spürte, gleich nahm er ab, verfiel und welkte hin. Doch kaum empfand er, dass ich Rache nahm und weiternehmen würde und dass niemand, Polyxenes nicht und Camillo nicht, zu Spöttern unserer Ehre werden könne, da legt er auf. Ihr dürft hier nicht herein. Ich bitte, liebe Herren, seid mir behilflich. Zittert ihr mehr vor des Tyrannen Wüten als für das Leben eurer Königin, die reiner als er eifersüchtig ist? Gnädige Frau, er schlief nicht und hat befohlen, dass ihn niemand stört. Ich aber komme, um ihm Schlaf zu bringen. Ihr alle schleicht wie Schatten und ihr stöhnt, so oft er selber grundlos seufzt und nährt die Gründe seines Wachens. Doch ich will ihn von dem Gift befreien, das ihm den Schlaf raubt. Hinweg mit dieser Frau, Antigonus! Ich warnte dich, dass sie nicht zu mir käme. Ich kannte ihren Vorsatz. Herr, ich droht ihr bei Strafe eures Zorns sowie des meinen. Bist du nicht Manns genug, ein Weib zu zügeln? Falls er's nicht macht wie ihr, Herr, und verhaftet ein Weib, nur weil sie Anstand hat, wird er mich nicht zum Schweigen bringen. Nun, da hört ihr's. Ja, hört es. Ich bin euch als Dienerin weit treuer, als die euch zum Munde reden und scheinbar trösten. Denn mit Trost und Freude komm ich von eurer guten Königin. Der guten? Ja, von der guten Königin. So sagt ich. Und wäre ich ein Mann, so stünde ich im Zweikampf dafür ein. Werft sie hinaus! Kommt nur! Wer seine Augen nicht mehr braucht, dem stech ich sie mit dieser Nadel aus. Ich gehe bald von selbst. Doch vorher richt ich noch meine Botschaft aus. Die Königin, die Gute, sie ist mehr als gut, gebar euch ein Töchterchen. Hier leg ich's euch zu Füßen. Du Kupplerin, du Abgefeimte, fort! Ich kenne solch Metier nicht, Herr. Und ihr verkennt mich, wenn ihr mich so nennt. Zumindest will ich so redlich sein, wie ihr verrückt. Was meiner Treu genügt, dass man in Stadt und Land für redlich gilt. Ihr stoßt sie nicht hinaus. Gebt ihr den Bastard und jagt sie von der Schwelle. Eure Hände sollen verdorren, wenn bei so erlogenem Namen, wie ihr dem eigenen Kind soeben gab, ihr die Prinzess berührt. Greift sie, Verräter! Bei Gott, das sind wir nicht. Noch ich, noch sonst wer. Ich sehe nur einen hier. Das bist du selbst, Herr, indem du dich und deiner Königin Ehre und Sohn und Tochter der Verleumdung opferst, die schärfer sticht als Schwerter. Dir zu Füßen das eigene Kind, Heb's endlich auf! Die Brut geht mich nichts an, der Spross des fremden Manns! Hinweg mit ihm! Bringt es zu seiner Mutter, sonst werf ich's noch ins Feuer! Eure Tochter? Die Neugeborene? Das hilflose Kind? Sie gleicht euch so, dass es eine Schande ist! Seht doch, ihr Herren, zwar in kleiner Schrift, doch ganz des Vaters Abdruck. Mund und Nase, der finstere Zug der Brauen, die Stirn, die Grübchen, sogar die Form der Nägel, Finger, Hände. Natur, du gute Göttin, die es schuf, so ähnlich dem, der es zeugte, bildest du auch das Gemüt, so spare von den Farben nur eine aus, das Gelb der Eifersucht und blinden Wut. Bei eurer Lehenspflicht bringt sie zum Schweigen, dieses Weib. Ich geh schon. Sorgt ihr für euer Kind. Gott gebe ihm verständigern Geist als euch. Nein, lasst es liegen. Nicht ihr. Er selber muss es zu sich nehmen, will er kein Mörder sein. Ich gehe schon. Wer hat das Weib zu diesem Streich veranlasst? Warst du's, Antigonus? Mein Kind? Nimm's auf und lass es augenblicks ins Feuer werfen. Du sollst es tun, kein anderer. Weigerst du's und willst dich meinem Zorne widersetzen, schlag ich des Bastards Hirn mit eigener Hand vor deinen Füßen aus. Geh, wirf's ins Feuer. Du hast sie angestiftet. Geh! Nein, Herr, ich tat es nicht. Und jeder hier bezeugt, dass ich's nicht tat. Wir können's, Euer Hoheit. Er ist nicht schuld, dass sie hierher kam. Lügner! Ja, Lügner, samt und sonders! Fahrt das Kind ins Feuer mit ihm! Euer Hoheit möge von uns und unserer Treue besser denken. Jetzt aber flehe ich. Auf den Knien flehen wir, so uns wie euch den Mord nicht aufzuladen. Ändert den Vorsatz, Herr, so blutger Art. Sonst wird es ein noch schlimmeres Ende nehmen. Hier knien wir. Ja, alle. Alle knien. Bin ich nur eine Feder vor dem Wind? Soll ich erleben, dass mich dieser Bastard einst Vater nennt? Besser sie gleich vernichten, als machtlos ihr am Ende fluchen. Doch es sei. Mag sie denn leben und zugleich nicht leben? Komm her, du, der so zart sich um sie mühte mit Hebammen und Weibern, die du auftriebst. Komm her und schwöre hier bei diesem Schwert, dass du vollbringst, was ich befehlen will. Ich schwöre. Gut, alle hören's. Heb den Bastard auf und trag ihn von hier fort, an eine Stelle, die wüst und menschenleer und weit entfernt von unseren Grenzen ist. Dort überlass ihn, bei deiner Lehenspflicht befehl ich's dir, gnadlos sich selbst. Von einem Fremdling kam er uns zu. Mit Recht werd ich ihn darum jetzt im fremden Land aussetzen. Mag ihn dort das Glück ernähren oder töten. Nimm ihn. Komm, armes Kind. Ein mächtiger Geist mag Geier, Krähen und Wölfe lehren, dass sie dir als Amme dienen. Wenn die Menschen rasen, vielleicht, dass dann die Bestien sich erbarmen. Antigonus trat seine traurige Reise an, um das Kind in fremder Wildnis auszusetzen. Doch sollte er von dieser Reise nicht mehr zurückkehren. Er war noch der weitaus standhafteste unter den Nachgiebigen, doch reichte seine Standhaftigkeit nicht aus, um sich nicht an dem Verbrechen zu beteiligen. Kurz darauf landeten die Abgesandten des Leontes, die das delphische Orakel befragt hatten, wieder in Sizilien. Wie war die Landschaft herrlich. Und die Insel und des Apollo-Tempel noch viel schöner, als es ihr Ruf verhieß. Gesetzt, die Reise geht für die Königin so glücklich aus, wie sie für uns war, bin ich herzlich froh. Was mir missfällt, das ist nur der Gerichtstag, den man im Lande ausrief, der die Schuld der Königin erhärten soll. So wild wie das Verfahren ist, so gründlich wird sich hoffentlich am Ende alles klären. Wenn der Orakelspruch versiegelt durch den Priester geöffnet wird, soll, denke ich, etwas Großes ins Herz der Menschen dringen. Schnell zu Pferde, dass wir noch da sind, ehe das Urteil fällt. Hermione, Gemahlin des erlauchten Leontes, Königs von Sizilien, du bist angeklagt wegen Hochverrats, indem du mit Polyxenes, dem Böhmerkönig, der das Gastrecht so schmählich missbrauchte, Ehebruch begingst und indem du mit dem treulosen Camillo ein Komplott gegen das Leben deines Gatten versuchtest. Auch an der Flucht der beiden bist du mitschuldig. Verteidige dich und rede. Was soll ich sagen? Da mir gar nichts bleibt, als der Beschuldigung zu widersprechen. Ich habe keinen Zeugen als mich selbst. Und er, der mich verklagt, hat große Macht. Wozu Beteuerungen? Meine Reinheit gilt hier als Falschheit. Jedes meiner Worte als Lüge. Da der König meinen Tod will, und seine wüsten Träume wollen mein Leben, so werfe ich's ab. Das, was du Träume nennst, hat Hand und Fuß und ist ein kleiner Bastard! Erst sagtest du von aller Scham dich los, nun von der Wahrheit. Doch es nützt dir nichts. Das Kind, das wir verstießen, hast du selber auf dem Gewissen. Hoffst du nun für dich noch mildern Rechtsspruch als den Tod? Gottlob, mir kann das Leben kein Geschenk mehr sein. Die Liebe meines Gatten ist dahin. Mein zweites Glück, den Erstling meines Leibes, man nahm ihn fort von mir, als hätte ich Aussatz. Mein dritter Trost wird mir von meiner Brust die Milch der Unschuld noch auf seinen Lippen zum Mord geschleppt. Ich selbst an jeder Ecke als Metze ausgeschrien, mit rohem Hass des Kindbettrechts beraubt, das man doch Weibern von jeder Art vergönnt. Am Ende schleppt man mich, ehe ich noch zu Kräften kam, hierher vor das Gericht, das nur den einen Spruch kennt. Sagt, welches Glück kann mir das Leben bieten, dass ich mich vor dem Tode fürchten soll? Drum fahrt nur fort. Doch hört noch eins, mein Leben achte ich wie Spreu, nur meine Ehre möchte ich gereinigt wissen. Werde ich verurteilt, bloß auf Verdacht, da jedes Zeugnis schläft, so sage ich, es ist Recht nicht, sondern Willkür. Mir bleibt nur eins noch, mich auf das Orakel, das euer König fragen will, zu stützen. Apollo sei mein Richter. Ihr Verlangen scheint uns berechtigt. Also hören wir, was uns der Gott durch das Orakel kündet. Die Boten kamen eben. Bringt sie her. Der große Kaiser Russlands war mein Vater. Wenn er noch lebt und sehe seine Tochter vor diesem Tribunal. Die alten Augen füllte das Mitleid. Oh, mein Vater! Kommt ihr beiden, Kleomenes und Dion. Schwört, dass ihr in Delphi wart und dass von dort versegelt ihr das Orakel bringt. Wir schwören es. So brecht das Siegel auf. Und lest uns vor. Hermione ist keusch. Polyxenes und Camillo sind treue Freunde und Untertanen. Das verstoßene Kind ist das Kind des Königs, der ohne Erben leben wird, wenn er, was er verlor, nicht wiederfindet. Er sei gelobt. Und hast du recht gelesen? Ja, Herr. Ganz so, wie hier geschrieben steht. Nur Trug und Falschheit spricht aus dem Orakel. Selbst Götter lügen. Führt die Sitzung fort. Beendet die Verhandlung. Fällt das Urteil. Wo ist der König? Hoheit, gnädiger Herr. Was willst du hier? Euer Zorn und Hass trifft mich, wenn ihr es hört. Euer Sohn, aus Angst und Ahnung vor seiner Mutter Schicksal, ist dahin. Was heißt dahin? Ist tot. Apollo zürnt mir. Und der Himmel schickt den Racheblitz auf meine Schuld herab. Ach. Was ist? Die Königin. Die Nachricht war ihr Ende. Seht her, wie schnell das Schicksal zuschlägt. Tragt sie fort. zu viel hab ich dem eigenen Wahn geglaubt. O Himmel, o Apollo, könnt ihr mir jemals verzeihen? Ich will mich ja versöhnen. Umkehren will ich. Ich selber habe Camillo angestiftet, meinem Diener Polyxenes den Treuen zu vergiften. Aus kleinlichem Verdacht. Nur darum floh er. Wie überstrahlt sein Glanz den schwarzen Rost meines verderbten Herzens. Seht, ich weine. Ich bin schuldig. Doch es ist zu spät. Ich, die ich alles prüfe, gut und böse, erfreue und erschrecke, binde oder löse, Irrtum und Wahrheit bringe, Glück und Leid und Werden und Vergehen, ich bin die Zeit. Das ist ein alter Vers, der besagt, wie schnell die Jahre davonschleichen können. Manches, was war, gerät dabei in Vergessenheit und aus einem scheinbaren Nichts werden Staatsaktionen. Die Zeit ist recht eigensinnig. Weit weg von Sizilien und lange nach jenen bösen Ereignissen feierten an der Küste des Böhmerlandes Hirten mit Bändern und Schalmeien das Hauptfest des Schäferjahrs, das Schafschurfest. Mittelpunkt war ein wunderschönes, blondes Hirtenmädchen von 16, die Perdita hieß, ein wahrhaft seltsamer Name für eine Schäferin. Doch da seit dem falschen Richtspruch des Königs Leontes ebenfalls gerade 16 Jahre vergangen sind, wird sich ein Aufgeweckter leicht etwas dabei denken. Was soll ich dazu sagen? Verzeiht der Zeit und ihrem flinken Flug, wenn sie euch 16 Jahre überschlug und wenn sie davon nichts berichten mag. Es kommt vielleicht von selber an den Tag. Soeben naht der junge Schäfer des alten Schäfers Sohn, den seine Schwester Perdita einkaufen schickte. Er redet mit sich selber. Lass doch sehen, was ich kaufen soll für unser Schafschurfest. Ohne Rechenpfennige kann ich es kaum herausbringen. 7 Pfund Korinthen, 3 Pfund Reis. Was will meine Schwester denn mit Reis? Aber mein Vater hat sie ja zur Festkönigin gemacht und sie versteht's. Safran, Apfeltorten zu färben, Muskatenblätter, Datteln, Muskatennüsse 7, 2 Stangen Ingwer und ebenso viel Traubenrosinen. Das macht zusammen 27, 24. Ach. Herr, wenn ihr den Hausierer vor der Tür hörtet, so würdet ihr nie wieder nach Trommel und Pfeife tanzen wollen. Glaubt mir, er singt seine Melodien schneller, als ihr Geld zählt. Und sie kommen ihm aus dem Munde, als hätte er Balladen gegessen. Er ist ein Labsal. Oh, ich liebe Balladen über alles. Vor allem, wenn es traurige Geschichten mit lustiger Melodie sind oder spaßhafte Sachen, die kläglich abgesungen werden. Kein Putzhändler kann seine Kunden so mit rosigen Kleinigkeiten bedienen, wie er die Mädchen mit Liebesliedern. Und alles ohne Anstößigkeit, nur so mit Herz und Schmerz und Kosen und Stoßen. Und sagt der Mann in dem Lied, ich werde dich bewegen, erwidert das keusche Mädchen, wo soll ich mich hinlegen? Etwas Schöneres hat mich nie zum Weinen gebracht. So sind auch die Sachen, die er verkauft. Busenschleifen und Strumpfbänder und durchsichtige Spitzenhemdchen. Es wird einem richtig warm ums Herz davon. Ja, ja, sag ihm nur, er soll schnell eintreten. Ich komme sofort wieder. Zu gleicher Stunde sprach Camillo, der sizilianische Edelmann, im böhmischen Königspalast mit dem Böhmerkönig. Es sind 16 Jahre her, Euer Hoheit, seit ich mein Vaterland nicht sah. Obwohl ich fast ein Drittel meiner Lebenszeit in der Fremde zubringen musste, möchte ich doch meine Gebeine dort zur Ruhe legen. Auch hat der reuevolle König mein Herr nach mir gesandt, damit ich ihn in seinem Kummer tröste. Ich bitte euch, habt Verständnis für mich. Wenn du mich liebst, Camillo, so lösche nicht alle guten Dienste aus, in denen du mich jetzt verlässt. Dass ich dich nicht mehr entbehren kann, daran ist allein deine Vortrefflichkeit schuld. Besser, ich hätte dich nie besessen, als dich so schnell zu verlieren. Da du überdies Geschäfte eingeleitet hast, die außer dir niemand versteht, musst du schon bleiben. Von dem unglücklichen Lande Sizilien sprich bitte sobald nicht mehr. Auch nicht von jenem reuigen König. Der Verlust seiner unschätzbaren Königin und seiner Kinder kann niemals und von keinem seiner Freunde verschmerzt werden. Sage mir, wann sahst du meinen Sohn zuletzt? Herr, es sind 3 Tage, seit ich Prinz Floritzel begegnete. Mir scheint, dass er sich seit kurzem vom Hof zurückzieht und sogar seine fürstlichen Übungen vernachlässigt. Das macht auch mir Sorge, Camillo. Ich habe gehört, er hielte sich fast immer in dem Hause eines gewöhnlichen Schäfers auf. Eines Mannes, der, wie Sie sagen, aus dem Nichts und auf eine recht unbegreifliche Art zu großem Wohlstand gelangte. Auch ich, mein Fürst, habe von diesem Manne gehört. Er soll eine Tochter von nie gesehener Schönheit besitzen, deren Ruf so ausgebreitet ist, dass man nur staunt, wie er aus so niederer Hütte hervorging. Das könnte das Netz sein, in dem sich mein Sohn gefangen hat. Begleite mich zu dem Ort, wo wir uns, ohne zu scheinen, was wir sind, mit jenem Schäfer bekannt machen wollen. Ich denke, es wird nicht schwer sein, von seiner Einfalt genauere Umstände zu erfahren. Und vielleicht vertreibt dir dieses wichtige Geschäft auch deine trüben Gedanken an Sizilien. Bereitwillig will ich eurem Befehl gehorchen. Mein bester Camillo. Komm, wir müssen uns verkleiden. Ich will euer Tun nicht schelten, lieber Prinz. Doch habt ihr nicht den Stern eurer Geburt und eures Adels durch das Schäferkleid und durch die Bauerntracht zu sehr verdunkelt? Gleichzeitig putzt ihr mich als Göttin an. Wahrhaftig, wenn die Mummerei nicht braucht bei unseren Festen, wer würde ich erröten? Erröte nur, geliebte Frühlingsgöttin. Gesegnet sei der Tag, an dem ein Falke auf deines Vaters Grund flog und mein Jagdglück dich mir zur Beute gab. Ja, seitdem zittere ich in euren Händen. Doch nicht nur aus Liebe, nein, auch von Furcht. Der Abstand ist zu groß. Denk ich, der gleiche Zufall, der euch brachte, führt euren königlichen Vater her. Was wird er sagen? Nichts von meinem Flitter könnte vor seinem strengen Blick bestehen. Oh, bitte, Liebste, fröhliche Gedanken und Heiterkeit. Sogar die Götter beugten sich stets und nahmen Tiergestalten an, wenn es um Liebe ging. Als Stier erschien einst Jupiter, als Widder kam Poseidon. Apoll, der Goldene, war ein armer Schäfer, wie ich jetzt bin. Doch keiner wandelte sich je um einer holderen Schönheit willen. Und Mädchen, keine Liebe war so heiß und keine Treue war so fest wie meine. O Gott, mein Prinz! Eins müsst ihr diesen Schwur verleugnen, denn des Königs, eures Vaters Macht wird eure Liebe töten. Oder mich. Verfliegt ihr schwarzen Ängste und Gedanken mit diesem Kuss in Scherz und Fröhlichkeit. Vergell uns, Liebste, mit den Sorgen nicht die Lust an deinem schönen Fest. Dein bin ich, und sollte es mich Reich und Krone kosten. Wollt ihr mir folgen, liebe Freunde? Da kommen Gäste, trockne deine Augen, erheitere dein Gesicht als wäre heute der hochzeitliche Tag, von dem wir beide uns schworen, dass er bald kommt. Still, dein Vater. Oh, schäm dich, meine liebe Tochter. Als meine Alte noch am Leben war, da machte sie zum Fest zugleich die Hausfrau, Magd, Köchin, Kellnerin und Sängerin und tanzte noch und trank den Gästen zu. Doch du tust fein, als wärst du selbst nur Gast und müsstest doch an deinem Ehrentage alle empfangen und versorgen. Sieh, ich bringe zwei neue unbekannte Freunde her. Begrüße sie als Königin des Festes, die du doch bist, damit sie uns aus Fremden bald zu Vertrauten werden, mit uns feiern. Willkommen alle, ganz besonders ihr, die ihr uns heute hier überraschend ehrt. Gib Dorcas mir die Blumen. Hier, Perdita. Ihr Herren, nehmt von mir Rosmarin und Raute, die Duft und Frische winterlang bewahren. Gesundheit wünsche ich euch, Zufriedenheit. Wir möchten, dass ihr heute mit uns jung seid. Die Schäferin scheint nicht minder klug als schön. Und unser Alter ehrend, schenkt sie uns Blumen des Winters. Herr, man sagt, das Jahr wird reif, wenn kaum der Sommer schwindet. Doch wird's noch lange, bis der Winter da ist. Die allerschönsten Blumen gehen noch auf. Blutnelken und die streifigen Liebesstöckel. Bastarde der Natur nennt man sie oft. Sie wachsen nicht in unseren Bauerngärten. Wieso? Weshalb nicht? Warum sie verschmähen? Die Farbe soll nicht ganz natürlich sein. Ihr Würde, sagt man, künstlich nachgeholfen. Es gibt kein Mittel, die Natur durch Kunst zu ändern, wenn nicht die Natur es annimmt. Zwar, Kind, wir pfropfen auf den wilden Stamm und auf die Rinden niederer Art das Reis, das edle Knospen bringt. Und wir verändern, vielleicht sogar verbessern die Natur doch nur, weil sie's uns lehrt. Zu meinen Lippen passt keine Schminke. Färbte ich sie dennoch und lobte dieser Jüngling mich darum und wollte mich zur Braut nur wegen meiner Lippen, ich wäre sehr traurig. Hier sind andere Blumen. Lavendel, Minze, Majoran, Salbei, die Ringelblumen, die am Abend schlafen und mit der Sonne aufstehen. Das sind Blüten aus Sommers Mitte. Wollt ihr sie? Ich ließ, wär ich ein Schaf in deiner Herde, Gras der Weiden sein und schaute nur noch dich und deine Blumen an. Geliebte, euch wünscht ich den Frühling. Primeln wünscht ich euch. Die sterben unvermählt. Dazu die Kaiserkronen, Maßliebchen, Lilien aller Art und ferner die Königslilien. Daraus möchte ich euch Kronen und Kränze flechten, süßer Freund, euch damit zu bestreuen. Wie ein Grab? Nein, wie das Bett, auf dem die Liebe ruht, auf dem ich dich an meiner Brust begrabe, in meinen Armen. Alles, was von dir kommt und was du tust, ist schön. Sprichst du, Geliebte, meine ich, es gäbe nichts Lieberes. Und singst du? Dann wünsch dich du, kauftest, du zähltest, du betetest und führtest deinen Haushalt nur singend. Sehe ich dich aber tanzen, bist du wie eine Welle auf dem Meer, die silbern auf und niederschwingt. Vollendet bist du in allem, alles adelt dich. Dein Lob beschämt mich. Komm, reich mir zum Tanz die Hand. Wir schweben wie zwei junge Tauben, nie wieder lassen wir uns los. Nie wieder. Dies ist das schönste Hirtenkind, das je auf Böhmens Wiesen sprang. Nichts tut noch, spricht sie, das nicht nach Größerem aussieht, als sie ist. Seht, wie er flüstert. Seht, wie sie errötet, die kleine Königin von Milch und Rahm. Ach, Schäfer, sag, wer ist der hübsche Bursche, der jetzt mit deiner Tochter tanzt? Sie nennen ihn meistens Durikles. Und er behauptet, er habe größer, schöneres Land als ich. Eins jedenfalls ist klar, er liebt Perdita. Denn selbst der Mond in hellen Sommernächten blickt nicht so starr ins Meer wie er in ihre Augen. Wie tanzt sie reizend? Alles tut sie reizend. Doch ich als Vater darf das ja nicht sagen. Ich stelle nur schmunzelnd fest, falls Doriklesse sich zur Frau holt, bringt sie ihm was mit, wovon er sich nichts träumen lässt, ihr Herrn. Die Wogen des Festes schlugen höher und höher. Prinz Floritzl und seine Perdita, die beiden Glücklichen, tanzten und sprangen und verloren immer mehr den Boden der Wirklichkeit unter den Füßen. Stolz schaute das Hirtenvolk ihrer Freude zu. Und nicht ohne Bewunderung auch die beiden Fremden. Nur einer lenkte außer dem Liebespaar noch die Aufmerksamkeit der Festgäste auf sich. Der wandernde Hausierer mit seinen Liedern und Späßen. Frühling! Volk ist's, wer gerne wandelt und mit Schmuck und Bändern handelt, als ein wahrer Freudenbringer für die hübschen kleinen Dinger. Der hat jetzt die beste Zeit. Frühling ist es im Sonnenscheine, hängt die Wäsche auf der Leine, mir ein wahrer Freudenbringer, ich mach gerne lange Finger und hab jetzt die beste Zeit. Gestatten, mein Name ist Autolycus. Jedenfalls hat mich mein Herr Vater so getauft, da auch schon Spezialist im Aufschnappen unbedeutender Kleinigkeiten war. Ich selbst bin unter anderem Reisender in Ausstattungsstücken für Damen. Aus Gold und Linnen für Außen und Innen, um Männer zu gewinnen. Weibliche Unvorsichtigkeit und weiblicher Geschäftssinn haben dazu beigetragen, dass mein Unternehmen floriert. Unvorsichtigkeit insofern, als die Damen Fenster und Türen nachts manchmal offen lassen, weil sie meinen, es könnte ihnen jemand etwas bringen wollen. Ich aber hole nur etwas. Und Geschäftssinn insofern, als alle Frauenzimmer in einem guten Metier sehr geschäftig sind und deshalb leicht auf mich hereinfallen. Tücher weiß wie frischer Schnee, Trauerflor schwarz wie eine Krähe, Handschuh weich wie Moos und Mäuse, Pulver gegen Flöh und Läuse, nadelschwirrende Garne, Seiden, sich von Kopf bis Fuß zu kleiden. Kauft ihr Burschen, es ist billig. Kauft! Dann sind die Mädchen willig. Kauft ihr Burschen, es ist billig. Kauft! Da kommt Prinz Florizel. Ja, eng umschlungen mit seiner Schäferin. Es wird nun Zeit, die Maske abzuwerfen. Schöner Hirte, dein Herz scheint übervoll. Nicht nur vom Fest. Als ich so jung und so verliebt noch war, da kaufte ich jeden Hausierer für mein Mädchen leer und schüttet ihr den Flitter in den Schoß. Seid ihr denn heute so geizig? Nein, wir sind eher verschwenderisch. Doch nicht mit Spielkram, sondern mit Treue. Was ich bin und habe, gehört ihr, und ihr Herz verwahrt es schon, wenn auch die Welt von allem noch nichts weiß. Doch kommt ihr gerade recht, ehrwürdiger Herr, mich zu erinnern, dass ich mein Bekenntnis vor Zeugen wiederhole. Ihr und euer Freund... Mein Freund? Ja, Herr. Und Erd und Meer und Himmel, und wer da will, soll Zeuge sein. Trüg ich des größten Reiches Krone, wär ich ferner der schönste und der stärkste Held, der je Menschen entzückte. Obendrein durch Klugheit unübertrefflich, gelt's mir dennoch nichts, ohne die Liebe, die sie mir geschenkt hat. Nur ihren Diensten würd ich alles weihen, und was ich ihr nicht opfern kann, ich wirf es ins Nichts. Wahrhaftig ein gewaltiges Wort. Ja, sehr gewaltig. Reich mir die Hand, Geliebte, die so rein wie Flaum ist und wie Schnee, den frische Winde durch ein Sieb wehen. Die zarte, weiße Hand. Er scheint mit seinen Küssen sie erst zu waschen, ob er sie gleich rein nennt. In dieser Hand mein Schwur für alle Zeit. Immer und ewig will ich dir gehören. Immer und ewig... Nein, gedulde dich noch einen Augenblick. Hast du nicht einen Vater? Warum, Herr? Weiß er denn von deinem Vorsatz? Muss er's? Mir scheint, ein Vater wäre ein wichtiger Gast bei solchem Fest und schmückte es am meisten. Doch ist vielleicht dein Vater schon betagt, vor Alter blind und taub und geistesschwach, entmündigt gar, oder liegt krank zu Bette? Nein, er ist kerngesund. Bei meinem grauen Bart. Du tust ihm Unrecht, wenn sich so verhält. Ich kann's nicht ganz bestreiten, würd'ger Herr. Doch hab ich Gründe, es noch zu verschweigen. Erzähl's ihm lieber. Nein, noch nicht. Sieh her, sogar des Mädchens Vater stimmt mir bei. Ja, teurer Schwiegersohn, dein Vater wird sich freuen, sie ist nicht zu verachten, deine Braut. Ich mache ihre Mitgift deiner gleich. Wie könnt ihr das? Außer durch ihre Tugend. Mehr als ihr ahnt, besitze ich eines Tages. Mehr als ihr alle ahnt, ihr lieben Hirten. Doch jetzt auf zum Verlöbnis. Nein, zur Scheidung. Erkennt ihr mich? Ich stehe hier für Böhmen. Glaubt ihr, man wirft ein Zepter ungestraft für einen Hirtenstab hin? Kleine Hexe, du hast genau gewusst, wer dir ins Garn ging. Nun hüte dich, dass wir dir dein Gesicht mit einer Dornenrute nicht zerkratzen. Und du, törichter Knabe, lass dir sagen, erfahre ich nur noch einmal, dass du ihr nachseufzt und nachläufst, deinem rosigen Püppchen, dann schließe ich dich vom Erbrecht aus und nenne dich nicht mehr meinen Sohn. Dies ist mein letztes Wort. Das Weitere wirst du bei Hof erfahren. Der alte Kuppelvater soll für heute sich noch am Schreck genügen lassen. Öffnet das Kätzchen, seine Tochter, einmal noch zum Schäferstündchen ihrer Schäferhütte Riegel, ersinne ich für euch alle eine Strafe so grausam, wie sie zärtlich war. Das merkt euch. Gerechter Gott, vor Angst kann ich nicht sprechen und auch nicht denken, Prinz. Wusste ich denn, wer ihr seid? Da geht der König, doch sein Unmut bleibt uns und ich bin elend jetzt, ich alter Mann. Ich dachte, ohne Angst den Rest des Lebens zu sein und lebe nun von Henkers Gnaden. Gottloses Ding, dass du den Prinzen kanntest und hast die Stirn, dich mit ihm zu verloben. Ich liebte ihn nicht, um Königin zu werden. Gern will ich, melk ich künftig meine Schafe, stumm des vergangenen Glücks gedenken. Nein, ich bin erschreckt, nicht abgeschreckt, Geliebte. Und wenn man mich zurückhält, werde ich stärker. Was seht ihr mich so an, auch ihr, Camillo? Euer Vater ging in großem Zorn, mein Prinz. Er gibt nicht nach. Dann also umso besser. Ich werde nicht für Böhmen, noch die Macht der ganzen Welt, noch für ein Reich, in dem die Sonne ewig scheint, meiner Geliebten den Eid der Treue brechen. Liebes Mädchen, du bleibst, die meine, jetzt hat sich's entschieden. Camillo, da du meines Vaters Freund von jeher gewesen bist, wenn er mich jetzt entbehrt, besänftige ihn. Er sieht mich niemals wieder. Ich und mein Glück, wir werden miteinander nun in der Fremde ringen. Sag ihm, dass ich mit ihr zur See ging, weil er sie zu Lande mir nicht gegönnt hat. Höchst erwünscht hat gestern ein Schiff hier angelegt. Wohin wir fahren, wir Heimatlosen wissen's nicht. Der Wind wird unser Schicksal. Wär doch euer Sinn, mein Prinz, für guten Rat empfänglicher. Liebe Perdita, ja, nun kommt vielleicht die Not, die unsere Treue prüft. Er ist unweigerlich zur Flucht entschlossen. Könnt ich sein Weggehen doch zum Vorteil für mich wenden, vor Leid ihn schützen und zugleich mir selber die Heimkehr nach Sizilien erkaufen. Mein teurer Prinz... Lebt wohl, bester Camillo. Prinz, hört mich an. Schon einmal musste ich das Recht verteidigen gegen falsche Pflicht. Heut gegen euren Vater, damals für ihn. Wenn euer Fluchtplan noch nichts anderes vorsieht, dann möchte ich euch bei meiner Ehre raten, fahrt nach Sizilien, wo man euch empfängt, wie es eurer Hoheit ziemt und der Geliebten, von der, ich sehe es wohl, euch nichts mehr trennt. Sizilien könnt euch beiden Heimat werden. Du meinst, Camillo? Ja, verlasst euch drauf. Stellt eure schöne Fürstin dort Leontes, dem König, vor. Ich sehe schon, er wird euch weit die Arme öffnen, meinetwegen und eures Vaters wegen sich Vergebung von euch erflehen, als hätt er euch gekränkt. Ihr und die jugendliche Fürstin aber werdet die Mahnung sein an seine Härte und seine Liebe. Und sein Herz wird schmelzen und den vergangenen Hass zur Hölle wünschen. Meinst du, was sag ich ihm, wie nah ich ihm? Sagt ihm, ihr kämpft vom König, unserem Herrn, ihm Trost zu bringen und euch ihm zu zeigen. Was ihr im Einzelnen erzählen müsst, ich schreib's euch auf. Seid sicher, dass er dann sein ganzes Herz euch auftut. Ach, Camillo, wie bist du klug und gut. Ich will indessen den Fürsten zu versöhnen suchen. Glaubt mir, Geduld und Überzeugung wiegen schwerer als Eigensinn und Härte. Oh, Camillo, du Retter meines Vaters, jetzt der meine und unseres Hauses Arzt. Oh, süße Perdita, wir stehen hier wie auf Dornen. Nur noch eins, ich bin nicht ausgestattet wie ein König und Böhmens Erbe wird man in Sizilien mir nicht misstrauen. Prinz, das hat nicht Not. Ihr wisst, mein ganzes Hab und Gut liegt auf Siziliens Banken. Fahrt mit Gott, ihr sollt von mir wie Fürsten ausgestattet werden. Nein, besser noch, wie Komödianten, die auf meiner eigenen Bühne spielen. Lebt denn wohl! Das Wichtigste ist nun dem König sagen, dass sie entflohen sind und wohin sie gingen. Dann wird er, hoffe ich, bewogen werden, schnell nachzureisen. Mit ihm aber sehe ich Sizilien wieder, die geliebte Heimat. Dort bin ich stark. Was dort wird, findet sich. Wahrhaftig, die Geschichte ist verworren. Und dieser Camillo hat eine ziemlich flüchtige Natur. Hoffen wir, dass er, wie er schon damals den Augenblick zur Flucht vernünftig wählte, auch diesmal wieder richtig kalkuliert hat. Doch wie dem sei, den Hirten und den Bauern hatte der Schreck ihr Fest erst einmal gründlich vergällt. Nur der Hausierer Autolycus blieb noch oben auf. Zwar Käufer fand er nicht, denn niemand war mehr in der Laune, seinen Kram zu beschauen. Darum hatte er seine 7 Sachen längst beiseite gestellt und statt seines Hausiererkleids seinen Sonntagsanzug angezogen, damit ihn niemand wiedererkenne. Und nun spitzte er die Ohren, ob er aus der Lage nicht anderweitig Kapital schlagen könne. Vielleicht aus der Not des alten Schäfers, den der König den Kuppelvater genannt hatte und der nun vor Angst schlotternd die königliche Drohung nicht vergessen konnte. Es gibt keinen anderen Weg, Alter, als dem König zu sagen, dass eure vermeintliche Tochter ein Wechselbalg und keineswegs euer Fleisch und Blut ist. So. Nein, hört mich an. Nein, erst hört ihr mich zu Ende. Nun, wenn es sein muss, so sprich. Ad 1. Da sie nicht euer Fleisch und Blut ist, hat euer Fleisch und Blut den König auch nicht beleidigt. Ad 2 aber. Da euer Fleisch und Blut ihn nicht beleidigt hat, kann er auch euer Fleisch und Blut nicht bestrafen. Nun, habe ich recht. Ah, sieh einer an. Wie soll ich das wissen? Habt ihr mir nicht neulich selbst erzählt, dass wir gar nicht ihren 16. Geburtstag gefeiert haben, sondern ihren 16. Findeltag? Das ist wohl wahr. Also müsst ihr nur die Sachen, die ihr vor 16 Jahren bei ihr fandet, und dazu den Brief, auf dem geschrieben stand, dass ihr den kleinen Säugling weiblichen Geschlechts Perdita taufen sollt, zum König bringen. Ich wette, dann kann euch niemand etwas tun. Das wäre gut. Ja, das wäre gut. Dann will ich dem König auch ohne Rückhalt sagen, wie unverschämt es von seinem Sohn war, mich ohne meinen Willen hinterrücks zum königlichen Schwiegervater so zu machen. So ist es. Und ihr hättet es erst gemerkt, wenn euer Blut, ich weiß nicht, um wie viel kostbarer geworden wäre. Ich meine, die Veredelung hätte doch allermindestens 12 Karat betragen. Gut, gehen wir zum König. Wegen dessen, was hier im Bündel ist, wird er sich bestimmt hinter den Ohren kratzen. Und eigentlich muss er sich noch bei mir wegen des Verdachts entschuldigen. Gut, gehen wir. Heda, ihr Bauern, wo hinaus? Nach dem Palast mit euer Gnadenerlaubnis. Euer Geschäftsort? Mit wem? Was? Die Beschaffenheit eures Bündels? Euer Wohnort? Euer Name? Euer Alter? Vermögen? Familie? Alles, was zur Sache gehört, gebt es an. Wir sind nur schlichte Leute, Herr. Gelogen! Ihr seid rau und behaart. Lasst mich keine Lüge hören. Die schickt sich nur für Handelsleute. Seid ihr vom Hofe, Herr, wenn's erlaubt ist? Es mag erlaubt sein oder nicht, ich bin vom Hofe. Siehst du nicht die Hofmanier in meiner sonntäglichen Kleidung? Hat mein Gang nicht den Hoftakt? Strömt nicht von mir Hofgeruch in deine Schafsnase? Denkst du, weil ich mich in dein bäuerisches Anliegen vertief, ich sei deshalb nicht vom Hofe? Ich bin ein Hofmann von Kopf bis Fuß. Deshalb befehle ich dir, mir sofort alles zu sagen. In Sonderheit alles, was verschwiegen werden muss. Mein Geschäft geht nur den König an. Und das Bündel? Was ist in dem Bündel? Herr, in diesem Bündel liegen solche Geheimnisse, dass sie allein der König erfahren darf. Er soll sie auch noch diese Stunde wissen, falls ich bei ihm vorgelassen werde. Der König ist nicht im Palast. Er ist an Bord eines Schiffes gegangen, um die Melancholie auszutreiben und sich zu zerstreuen. Denn er ist voll Kummer. So sagt man, Herr, wegen seines Sohnes, der eines alten Schäfers Tochter heiraten will. Sehr richtig. Und wisst ihr auch schon, was für Strafen beschlossen wurden? Nein. Der Schäfer soll lebendig geschunden, dann mit Honig bestrichen und dann über ein Wespennest gestellt werden. Oh, heilige Barmherzigkeit. Dort soll er bleiben, bis er 3/4 oder 1/8 tot ist und dann mit Aquavit wieder zum Leben befördert werden. Aber was sprechen wir von diesen verräterischen Spitzbuben? Sagt mir, denn ihr scheint ehrliche, einfache Leute, was ihr bei dem König anzubringen habt. Da ich gewissermaßen in einem freundschaftlichen Verhältnis mit ihm bin, will ich euch zu ihm an Bord schaffen. Wenn überhaupt, außer dem König selbst, jemand imstande ist, euer Begehr durchzusetzen, steht hier ein Mann vor euch, der es vermag. Er scheint von außerordentlichem Einfluss zu sein. Wenn ihr die Gnade haben wollt, unsere Sache zu übernehmen, so ist hier alles Gold, das ich bei mir habe. Ich will gern noch mal so viel holen und damit diesen jungen Mann hier zum Pfande lassen, bis ich es euch bringe. Das braucht ihr nicht. Ihr müsst mir nur sagen, wo der Rest liegt. Gern, Herr. Gut, dann will ich euch ausnahmsweise vertrauen. Geht voraus zum Ufer. Ich will nur einmal über die Hecke sehen und euch gleich nachkommen. Dieser Mann ist ein Segen für uns, das muss man sagen. Ein wahrer Segen. Lass uns gehen, wie er uns befohlen hat. Mit ihm ist uns in allem Unglück zu guter Letzt noch ein Glücksstern aufgegangen. Das Schiff liegt noch am Strand. Ich kann Sie also aufs Schiff des Prinzen bringen. Vielleicht interessiert ihn das seltsame Bündel, von dem die zwei Schafsköpfe faseln. Es enthielte die Vergangenheit seiner Frau Gemahlin. Vielleicht erweise ich dem Prinzen damit einen fürstlichen Dienst. Aber das Handgeld lasse ich mir auf jeden Fall geben, bevor er das Paket aufmacht. Man weiß nie, was herausspringt, wenn die Männer der Vergangenheit ihrer Freundinnen auf die Spur kommen. Notfalls soll er allein das Nachsehen haben. So reiste also Florizel mit Perdita nach Sizilien, dahin, wo einst seines Vaters Freundesland gewesen war. Das Schiff aber war noch voll von anderen Reisegästen, Freiwilligen und Unfreiwilligen. Und außerdem ließ sich erwarten, dass noch weitere ihm nachsegeln würden. Camillo musste nur erst dem König Polyxenes von der Flucht der beiden berichten. Mit einem Wort, alles deutete darauf hin, dass ein großer, unheilvoller oder heilvoller Zusammenstoß aller mit allen geschehen würde, gerade in Sizilien, wo noch immer in Schmerz und Reue über den Tod seiner Frau und den Verlust seiner Kinder König Leontes lebte und sich grämte. Mein Fürst, ihr habt genug getan. Gebüßt gleich einem Heiligen. Was ihr gefehlt habt, ist jetzt gesühnt. Vergesst den Schmerz nun endlich. Tut, wie der Himmel tat. Verzeiht euch selber. Solange ich an meine Gattin denke und ihre Unschuld, kann ich nicht vergessen, was ich ihr antat. Und dass ich mich selber der Erben meines Reichs beraubt. Wahr ist's. Wenn ihr, mein Fürst, die Tugend aller Frauen der ganzen Erde euch vermähltet, niemals wäre wieder die Vollkommenheit Hermiones an eurer Seite. Oh, Paulina, ja, ich weiß, du hältst ihr Angedenken stets in hohen Ehren. Darum will ich nur noch auf dich in Zukunft hören, wie ich damals deine Versöhnung töricht in den Wind schlug. Ein Jüngling, Fürst Prinz Florizel, ist draußen, Sohn des Polyxenes, mit seiner Gattin, der schönsten Fürsten, die ich je gesehen, und will euch sprechen. Wie? So ohne Glanz und ohne Anmeldung des königlichen Vaters? Ganz ohne Förmlichkeit? Was für Gefolge? Gering nur und wenige. Ist die Ankunft und der Besuch vielleicht erzwungen worden durch Not und Zufall? Die Gemahlin, sagst du, sei bei ihm? Ja, das herrlichste und schönste Geschöpf, das je ich kannte. O Hermione, wie jede Gegenwart sich prahlend höher als alle bessere Vorzeit stellt, so wird dein Grab geschmäht. Verzeiht, mein Fürst. Geht! Bringt in unsere Arme sie! Seltsam. Seltsam, der unversehene Gruß. Sähe unser Prinz, das Kleinod eures Thrones, diesen Tag, wär ihr mit diesem Herrn ein schönes Paar. Denn unser Prinz war kaum 4 Wochen älter. Ich bitte dich nichts mehr, höre auf. Du weißt, er stirbt mir immer wieder, nennst du ihn. Sie kommen. Prinz? Die königliche Mutter empfing des Vaters Ebenbild in euch. Wär ich jetzt 21, Bruder würde ich euch nennen und erzählt euch einen Schwank aus unser beider Leben. Seid willkommen, auch eure schöne Fürstin. Göttin er. Wenn ich euch sehe, mahnt's mich, was ich verlor durch eigene Schuld. Was bringt ihr mir von ihm, den ich einst kränkte, eurem Vater? Grüße, wie sie ein König seinem Bruder schickt. Wär er nicht alt und kränklich, wär er selber gekommen, denn er liebt euch inniger als jeden, den er kennt. O du mein Freund, wie klagt mich dein Verzeihen an und schmerzt mich. Euer Vater ist gesegnet in euch beiden. Seid mir willkommen wie der Lenz der Flur. Nehmt Platz an meiner Seite. Gnädiger König, unglaublich wird euch scheinen, was ich melde. Doch gleich bestätigt sich's. Ein hoher Herr, der Böhmerkönig, landete im Hafen. Grüßt euch durch mich und bittet seinen Sohn, sofort in Haft zu nehmen, da er kürzlich den hohen Rang und alle Pflicht vergessend mit einer Schäfertochter floh. Wie? Böhmens König? Er kommt, sagst du? Wo ist er? Sprich, wo ist er? Hier in der Stadt. Ich war noch eben bei ihm. Als er hierher zum Hofe eilte, lief ihm der Vater dieser angeblichen Fürstin mit ein paar Männern in den Weg. Das hat ihn wohl aufgehalten. Oh, Camillo, du hast ihm verraten, wo wir sind. Der Himmel will nicht, dass unser Bund geschlossen werde. Oh, wären wir ihm gefolgt. Wie? Ihr seid nicht vermählt? Und nun mein Vater gar in dieser Stadt, der Arme in der strengen Königshand. Wir sind verloren, Liebster, ganz verloren. König Polyxenes von Böhmen, Fürst. Ich bitte euch, bringt ihn mir so schnell wie möglich. Ich eile ihm entgegen, öffnet ihm Herzen und Türen. Oh, mein alter Freund! Das ist eine Verwirrung. Weiß Gott, ich habe schon viel Trubel miterlebt. Manche große Bauernhochzeit und manche sonstige Festivität, auf der es hochherging. Aber hier finde ich mich nicht mehr zurecht. Bitte, ihr wart doch drinnen, Herr, als der Böhmerkönig zu dem hiesigen König ins Zimmer trat. Ja. Habt ihr gesehen, was geschah? Zum Teil. Ich war beim Öffnen des Bündels zugegen und hörte den Bericht des alten Schäfers, wie er es fand. So ist es endlich an den Mann gebracht. Und was war die Folge? Nach mancherlei Rufen der Überraschung und der Freude schickte man uns leider aus dem Saal. Doch die Verwandlung, die ich an den beiden Königen und an dem Prinzen Floritzel bemerkte, als der Alte sagte, er habe das Kind gefunden, war ohnegleichen. Trotzdem ist es eine beispiellose Gemeinheit. Während der ganzen Überfahrt habe ich auf dem Schiff versucht, an diesen Prinzen Floritzel heranzukommen. Aber die beiden Liebesleute mussten ja immer nur küssen und kosen, bis sie schließlich seekrank wurden. Und jetzt, statt dass man mich als den Überbringer dieses staatspolitischen Bündels feiert, nimmt man bloß diese beiden Hirten, den Alten und den Jungen, mit ins Zimmer. Obwohl sie nach Schafmist stinken und nur wenig Verdienste haben. Mir aber, der Hauptperson, schlägt man die Tür vor der Nase zu. Ah, da kommt noch ein Herr heraus. Vielleicht hat er mehr gesehen. Was gibt's, Euer Exzellenz? Nichts als Freudenfeuer. Das Orakel ist erfüllt, des Königs Tochter ist wiedergefunden. Denkt euch, dieser seltsame Antigonus hat das Kindchen ausgerechnet an der böhmischen Küste ausgesetzt. Da kommt der Pauliner Haushofmeister. Der kann uns noch mehr erzählen. Wie steht's denn, Herr? Hat der König seine Erbin tatsächlich gefunden? Ganz gewiss. Nein. Wenn Wahrheit sich je durch Umstände beweisen lässt, so hier. Der Mantel der Königin Hermione, ihr Juwel, das sie um den Hals trug, ein Brief des Antigonus, der das Mädchen auf königlichen Befehl aussetzen musste und dann wohl umgekommen ist, alles lag in dem Bündelchen. Ja, das Beweiskräftigste aber ist die Ähnlichkeit des vermeintlichen Hirtenmädchens mit der Mutter. Sie hat den König schon auf den ersten Blick schockiert. Saht ihr übrigens die Zusammenkunft der beiden Herrscher? Nur halb. Leider hat man hier alle Neugierigen aus dem Saal gefegt. Dann versäumtet ihr einen Anblick, den niemand beschreiben kann. Unsagbar, wie eine Freude die andere jagte, sodass sie schließlich fast in Tränen warteten. Und es schien, als weinte ihr Schmerz, weil er nun in Zukunft nicht mehr schmerzen durfte. Mein Gott, war das ein Augenaufschlag und ein Händeemporwerfen. Und die Gesichter hättet ihr sehen müssen. Ja? Ja, sie waren allesamt von so gleichmäßiger Entzücktheit, dass man sie schließlich nur noch an ihren Kleidern unterscheiden konnte, nicht mehr an ihren Physiognomien. Nur stürzte sich unser König dann bedauerlicherweise auf seine gefundene Tochter und schrie, als wäre seine Freude ein Unglück geworden. Oh, deine Mutter, deine Mutter. Und immer wieder bat er Böhmen weinend um Verzeihung und zerdrückte ihn fast. Aber am Ende blieb er wie von Sinnen quer über seinen Thron hingestreckt liegen und schluchzte und schrie nach seiner toten Gemahlin, dass man wahrhaftig für seinen Verstand fürchten musste. Die ganze Welt hätte das sehen müssen. Der Schmerz hätte alle Völker ergriffen, das könnt ihr mir glauben? Nein, eine solche Szene kann man den Völkern nicht vorführen. Höchstens Königen und Fürsten, da sie ja ausschließlich von Königen und Fürsten gespielt wurde. Wahrscheinlich darum hat William Shakespeare die Szene auch nicht sehen lassen, sondern gesorgt, dass sie hinter verschlossenen Türen vor sich ging. Aber was nun? War die Geschichte der beiden Könige mit ihrer Versöhnung aus? Jedenfalls musste Leontes mit seiner Trauer und Verzweiflung über die verlorene Gattin wohl allein zurechtkommen, da er allein ja auch die Katastrophe herbeigeführt hatte. Aber der Dichter, der uns ein Märchen versprochen hat, scheint nicht so traurig enden zu wollen. Da kommen der Alte und der junge Schäfer noch aus der Tür des Festsaals. Autolykos, der sie erblickt, will sie schon auf sie stürzen. Wir aber wollen erst wissen, was sie bringen. Noch einen Spaß zum Schluss oder gar mehr? Versöhnung trotz allem? Das war ein Schreck. Da sie sprechen miteinander. Ich werde in meinem Alter ja keine Kinder mehr haben. Aber deine Söhne und Enkel werden nun alle als Edelleute geboren Alter, werden. Alter, das wird wohl so sein. Da ich bisher noch keinen Nachwuchs gezeugt habe und seit einer halben Stunde Edelmann bin. Ich auch, Junge, ich auch? Ja, ihr auch. Aber ich war vor euch Edelmann. Denn der Sohn des Königs nahm mich bei der Hand und nannte mich Bruder. Und erst dann nannten die beiden Könige euch Vater Bruder. Und dann nannte der Prinz mein Bruder und die Prinzessin meine Schwester euch Vater Vater. Und dann weinten wir. Und das waren die ersten Edelmannstränen, die wir vergossen haben. Gott möge uns noch viele vergießen lassen. Ich bitte euch demütig, ihr Herren, mir alles zu verzeihen und ein gutes Wort für mich bei den Königen und dem Prinzen einzulegen. Sonst komme ich auf lange Sicht zu kurz. Seid ihr nicht der Herr, der uns aufs Schiff geschleppt hat? Ich bitte dich, Junge, lass uns nicht nachträglich gegen ihn nachträglich werden. Da wir nun Edelleute sind, müssen wir edel leider sein. Müssen wir das. Obwohl du da einem Schurken ähnlich siehst, der uns viel Geld aus der Tasche gezogen hat. Aber das ist schon lange her, meine Herren. Nun gut, dann wollen wir dem Prinzen schwören, dass du ein ehrlicher und aufrichtiger Mann bist, wie nur einer in Böhmen. Nein, das können wir nicht schwören, höchstens sagen. Warum denn nicht schwören, da wir jetzt Edelleute sind? Bauern und Bürger dürften es freilich wohl nur sagen, sonst haben sie Scherereien. Aber wir? Ob wir nicht doch versuchen, Alter, den königlichen Herrschaften nachzugehen? Wieso? Wo sind sie denn hingegangen? In die Gemächer der Dame Paulina. Nämlich, als der König so schluchzte, hat die Dame Paulina, um ihn zu trösten, gesagt, dass sie ein Bildwerk seiner verstorbenen Frau Gemahlin besitze, das ihr sehr ähnlich sehe. Der berühmte italienische Bildhauer Giulio Romano hätte es eben fertiggestellt. Nun sind sie in Paulinas Museum gegangen, um die wiedergefundene Prinzessin mit ihrer Mutter zu vergleichen und den König vielleicht dadurch und durch ein Abendessen, zu dem Paulina alle eingeladen hat, zu trösten. Es ist ein Übermaß an Huld für mich, dass gleich zwei Könige und ihre Kinder mein Haus betreten. Gütige Paulina, Belästigung dünkt dir Ehre. Doch wir kamen, das Standbild meiner Frau zu sehen. Zwar schritten wir hier durch deine Seele mit Entzücken ob mancher Kostbarkeit, doch sahen wir nicht, was meine Tochter anzuschauen wünschte. Der Mutterbild. So wie sie unvergleichlich im Leben war, so glaub ich, übertrifft nun ihr totes Abbild, was ihr je gesehen habt und Menschenhand je schuf. Drum halte ich's hier hinter dem Vorhang. Nun erfahrt, dass Kunst ist sie lebendig, Leben vortäuscht, wie der Schlaf den Tod. Mich freut euer Schweigen. Es verrät am besten, wie ihr erschüttert seid. Doch sprecht, mein König. Ich wünschte mir vor allem euer Urteil. Schilt mich nicht, Stein. Ich wollte beinahe sagen, du seist Hermione. Und doch, Paulina, die Königin war nicht so alt, wie hier das Bildnis vortäuscht. Noch kein einziges Fältchen kreuzte ihr Stirn und Augenwinkel. Um wie viel höher steht des Bildners Kunst, der 16 Jahre, kummervolle Jahre, so mitgestaltet hat, als lebt sie jetzt? Mein Herz durchschneidet's. Oh, so stand sie da, in solcher Hoheit, als ich um sie warb. Ich bin beschämt. Wirft nicht der Stein mir vor, ich sei mehr Stein als er? In dieses Bild ist Zaubermacht gebannt, die meine Sünde neu heraufbeschwört. Auch du, mein Kind, stehst wie erstarrt. Erlaubt und nenn's nicht Aberglauben, wenn ich knie und sie um ihren Segen bitte. Teure Mutter, ihr endetet, als ich begann zu leben. Reicht mir die Hand zum Kuss. Um Gottes Willen, das Bild ist kürzlich erst vollendet, noch sind seine Farben nicht getrocknet. Fürst, euer Schmerz ist allzu tief, da 16 Winterstürme ihn nicht verweht, noch 16 heiße Sommer ihn ausgetrocknet haben. Glück lebt nicht so lange wie Leiden. Fasst euch endlich. Hätte ich geahnt, dass euch des armen Bildes Anblick so tief erregt, ich hätte es nie gezeigt. Wer hat dich nur so bilden können, Liebste? Camillo, es sieht aus, als ob es atme. Als ob in seinen Adern Blut fließt. Ich schließ den Vorhang, ehe du in den Wahn dich steigerst, dass du wirklich denkst, sie lebt. Oh, teuerste Paulina, lass mich, lass mich. Keine Vernunft der ganzen Erde käme den Wonnen solchen Wahnes gleich. Oh Gott, was tat ich? Nein, nicht Qual ist's, was ich fühle. Es ist der tiefste Trost. Welch Meißel konnte so ihre Seele bilden? Diesen Glanz der Augen, diese Wärme auf den Lippen. Ich muss sie küssen. Bitte, Fürst, die Röte auf ihrem Munde ist noch feucht. Ein Kuss verwischt sie und auf eurem Kleide wird's Ölflecken machen. Schließt den Vorhang. Nein, so schließt ihr die Erinnerung nicht zu. Verlasst die Halle jetzt. Wenn nicht, bereitet euch auf noch größere Wunder vor und seht, ob ihr's ertragen könnt. Erträgst du es, geliebter Fürst, so soll das Bildwerk jetzt auf meinen Wink herab von dem Podest die Füße setzen, euch die Hände reichen und dann... Nein, schwört erst, dass ihr mich dann nicht im Bund mit finsteren Mächten glaubt. Wer denkt, ich treib hier Hexenkunst, soll gehen. Nun geht doch. Nein, wir bleiben alle. Wir vertrauen dir. Musik, erwecke sie. Die Zeit ist reif. Nun steig zu uns hernieder, Königin. Zitterst du, Fürst? Von Gott kommt, was geschieht, und auch mein Zauberwort stammt nicht vom Bösen. Drum wend dich nicht mehr ab von ihr, eh nicht der Tod euch noch einmal endgültig scheidet. Jetzt nimmt er die Erstarrung ihr, das Leben löst ihre Glieder. O geliebte Fürstin, für diesmal gab das Grab dich uns zurück. Sie lebt. Bewirkt die Hölle das, dann ist sie dem Paradiese gleich geworden. Seht, sie schlingt den Arm um ihn und blickt ihn an, doch sagt kein Wort. Ist stumm und sagt kein Wort. Wenn sie kein Bild wäre, müsste sie doch reden. Ja, und uns sagen, wo sie war bis jetzt, bis sie dem Tod entkam. Lasst's euch genügen, dass sie zurück ist, dass sie lebt, dass sie vermeintlich nur dem Grab vermählt, bei mir heimlich gewohnt hat. Freilich sehe ich nun, sie lebt auch jetzt nur halb. Perdita muss ihr erst die Zunge lösen. Kind, knie nieder, damit dir deine Mutter liebevoll den Segen schenkt. Seht, Fürstin, eure Tochter. Nun, sprecht. Ihr gnädigen Götter, blickt herab auf uns und gießt aus euren heiligen Schalen Segen auf sie und auf uns alle aus. O Mädchen, sag, lebst du wirklich? Bist du mir gerettet? Um deinetwillen hielt ich mich am Dasein mit allen Fasern fest. Ich wusste ja, dass das Orakel uns die Hoffnung gab, du seist am Leben. O mein Gatte, spricht, wie war das alles möglich? Spart für später, was ihr erzählen wollt. Zuerst das Fest. Das Dankfest, das uns nun geziemt. Ihr habt das Glück erneut errungen, das sich sonst den Menschen Schwantes erst nie zweimal schenkt. So geht und feiert. Nein, ihr Lieben, ehe wir gehen, noch ein anderes. Camillo, zwei Könige bezeugen deine Treue. Reich mir die Hand. Und du, Hermione, du scheust dich noch, Polyxenes, dem Bruder, deinem wie meinem ins Gesicht zu sehen. Verzeiht mir, dass mein böser Argwohn jemals die reinen Blicke kränkte. Und umarmt euch und küsst euch und vergebt mir, meine Kinder, du Sohn des Freunds, bald unser eigener Sohn. Dir gab Gott unsere Tochter. Freue dich. Auch du, Paulina, freue dich. Dir schulden wir nach dem Himmel unseren größten Dank. Lasst heut uns deine Gäste sein, bis wir einander alles fragen und berichten, was sich begab, seit wir uns trennten. Komm und führ uns an der Hand, so wie bis hierher.